Das Christentum ist in unseren Köpfen zunächst einmal in Europa angesiedelt. Und wenn von Missionierung die Rede ist, denken wir gleich an die südlichen Länder, denen christliche Werte nahegebracht werden sollen. Das aber ist eine ganz und gar altmodische Vorstellung. Denn das Zentrum der Christenheit sitzt, wie wir eben gehört haben, auf der südlichen Halbkugel. Über die Hintergründe dieser geografischen Verschiebung spreche ich jetzt mit Gerd Rüppel, ehemaliges Mitglied des Ökumenischen Rates und heute Dozent für ökumenische Theologie an der Universität Helsinki. Guten Tag, Herr Rüppel. Guten Tag, Frau Dengler. Sie gehen sogar noch weiter und stellen die These auf, dass die geografische Mitte des Christentums schon lange nicht mehr in Europa, sondern in Nigeria liegt. Da wäre ich jetzt nicht gerade drauf gekommen, wieso gerade Nigeria? Naja, mit diesen demografischen Mitten ist es ja immer so ein Problem. Zunächst mal wandert einfach dadurch, dass verstärkt Christen in, sagen wir mal, Lateinamerika sind, wandert die demografische Mitte von, sagen wir, Jerusalem über Europa Richtung Westen. Je mehr Christen im Süden sind, wandert diese demografische Mitte nach Süden. Das heißt, sie kommt also sozusagen in Afrika an. Jetzt sind aber sehr viele Christen auch in Asien und Lateinamerika, sodass es wieder etwas zurückwandert. Und dann kommen wir ungefähr bei Nigeria an. Es geht hier vor allen Dingen auch um die Freikirchen, die einen enormen Zulauf haben. Liegt es auch daran, dass den Gläubigen, es handelt sich ja vor allen Dingen um die armen Bevölkerungsschichten, immer auch wirtschaftlicher Wohlstand versprochen wird, dass da so ein großer Zulauf zu verbuchen ist? Also ich würde gerne ein bisschen einsteigen in die Differenzierung dieser Bewegung. Zunächst mal handelt es sich um die Pfingstkirchen oder die Pfingstbewegung, die aber selber ein sehr aufgeteiltes Phänomen ist. Es gibt Pfingstkirchen, die sogenannten klassischen Pfingstkirchen, die entstanden sind zum Beginn des letzten Jahrhunderts in den USA und sich dann als eine rassenübergreifende und auch aus der armen, vor allen Dingen schwarzen Bevölkerung stammende Bewegung ausgebreitet hat. Da kommt auch diese Bedeutung her, dass es sehr viel mit den Armen zu tun hat. Wir haben dann eine etwas spätere Bewegung, die man eher in der Mittelschicht ansiedeln kann, das ist die charismatische Bewegung, die als charismatische Bewegung bekannt ist und die auch meistens sich eigentlich noch in den Hauptkirchen, also katholisch, protestantisch und so weiter, innen drin befindet und so die Spiritualität betont. Das ist eine sehr groß und sehr stark angewachsene Bewegung zwischen den 50er und 60er, 70er Jahren. Und dann gibt es nach den 70er Jahren eine Bewegung, die wir dann verstärkt Neopentekostel oder Neopfingstler nennen, die sehr stark mit modernen Mitteln Missionen betreiben. Und hier wächst, also kommt dieser explosionsartige Wachstum des Christentums heute an. Was heißt denn jetzt modernen Mitteln? Das heißt Fernsehen, oder? Ja, Fernsehen, also man kennt diese Fernsehprediger und dann mit Werbungsmaterialien und eben auch zum Teil mit dem Versprechen von bestimmten Gütern und Ausbildungsmechanismen. Darüber haben sich besonders für Russland die orthodoxen Kirchen aufgeregt, weil da Kirchen hineingekommen sind und gesagt haben, hier ist ja überhaupt noch nichts an Religiosität gewesen. Mhm. Und jetzt kommen wir und machen es. Mhm. Und da regen sich natürlich örtliche Kirchen auf und sagen, stimmt doch überhaupt nicht. Hier gibt es bereits was. Anders ist das zum Beispiel, wenn diese Bewegung hinter der Armee, der US-amerikanischen Armee stehen, wenn die in den Irak einmarschiert und dann darauf wartet, dass da so viel Frieden ist, dass sie hinterherkommen können und die Muslime christlich bekehren können. Das sind also dann die kritischen Teile, von denen man in der Bevölkerung auch immer wieder hört, die aber nur einen Teil der Pfingstbewegung betreffen und vor allen Dingen sozusagen einen fundamentalistisch orientierten Teil. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie so werben können für sich, das kostet ja viel Geld. Das heißt, da scheint viel Geld, wo Geld ist, Macht. Was ist denn das Ziel der Kirchen und inwieweit haben sie schon politischen Einfluss? Es ist auch wiederum ein Sektor. Es ist, was wir nennen, der Bible Belt im Süden der Vereinigten Staaten. Da gibt es schon sehr stark fundamentalistisch orientierte Christen und vor allen Dingen dann auch unter den Baptisten, die meinen, dass sie auch wirklich diese Schwarz-Weiß-Sicht und Weise, die zum Beispiel auch Präsident Bush vertritt, ne? Der kommt aus dieser biblisch-christlichen Tradition zum Teil. Dass man eben sagt, die Welt ist in Gute und Böse aufgeteilt. Das sind so biblisch, sind das Offenbarungskategorien. Also in der Offenbarung gibt es die guten Kräfte und die bösen Kräfte. Und so ist die Welt auch heute noch. Und das war zunächst mal der Kommunismus, das war die schwarze Seite. Und jetzt sind es die radikalen Muslime, das ist die Gegenseite. Und so. Und da muss man gegen antreten und muss man versuchen, ein besseres Wertesystem. Und das wäre dann das Christliche. und ein christliches Wertesystem, das keine andere Wahrheit als die eigene kennt. Das ist ja ein typisches Merkmal für den Fundamentalismus. Der Theologe Gerd Rüppel im Gespräch auf Deutschlandradio Kultur. Unser Thema ist die neue demografische Mitte des Christentums, die sich von Nord nach Süd verlagert hat. Und das neue Christentum. Der amerikanische Religionswissenschaftler Philip Jenkins prophezeit einen gewalttätigen Kampf der Kulturen in den nächsten Jahrzehnten. Teilen Sie diese Auffassung? Nein. Ich denke, worauf Herr Jenkins hinweisen möchte, ist, dass sich wirklich große Verschiebungen im Christentum ergeben werden. Auch große Verschiebungen, ich denke, bei all den monotheistischen Religionen, also Islam, Judentum und Christentum. Ich denke nicht so sehr, dass das für den Buddhismus und für den Hinduismus zutrifft, die eigentlich sehr stark auch regional und anders geartete Religionen sind. Aber was sich sicherlich verschiebt, ist die Form des Christentums. Es kommt ein Christentum, das nicht mehr sich an diesen theologischen Dogmen orientiert, wie das heute noch gültig ist. Ich meine, nehmen wir mal den Abendmahlstreit, dass der eine nicht zum Abendmahl gehen kann und der andere nicht. Wo ja heute schon viele Menschen sagen, also was geht uns das eigentlich an? Pfingstler leben ihren Glauben aus ganz anderen Erfahrungen. Sie glauben auch an Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber sie sagen, die Entscheidungen sind nicht irgendwelche Lehrsätze, sondern das Entscheidende sind, wie wir Gott erfahren. Und sie sind von daher sehr praktisch orientiert. Und ich glaube, so ein praktischer Glaube, der auch sehr viel mehr eingreifen wird in das, was politisch gut und politisch schlecht ist, der wird aber nicht gewalttätig notwendigerweise sein. Gewalttätig, denke ich, wird es da, wo Leute Angst haben davor, dass ihre religiösen Werte nicht akzeptiert werden. Wie kommt es denn, dass der Westen die Anziehungskraft dieser charismatischen Kirchen so lange unterschätzt hat? Ja, das ist eine sehr interessante Frage und hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man über lange Zeit gedacht hat, man wäre noch sozusagen die Mitte des Christentums. Und das hat ja schon lange nicht mehr gestimmt. Jetzt aber ist es so, dass international die Kirchen erleben, wie ihnen einfach auch die Leute weglaufen. Und zwar hinüber in diese ganz stark an Gemeinschaft orientierten Gruppen. Sie müssen sich vorstellen, ein Pfingstler, und ich betone immer wieder die Pfingstler gegenüber auch den Charismatikern, im Pfingstlertum ist der Arme, der in den normalen Kirchen am Rande vorkommt oder als Objekt von diakonischem Handeln, ist der Arme der Täter des Gemeindelebens. Er ist derjenige oder sie ist diejenige, die gestaltet, die die Gemeinschaft trägt, die den anderen mithilft. Der Gottesdienst rankt sich um die aktive Teilnahme der Armen. Das gibt es in der lutherischen Kirche, in der katholischen Kirche gibt es das nicht. Ja, von diesem Zuwachs an Mitgliedern, wie ihn die evangelikale oder auch Pfingstbewegung verzeichnet, können evangelische oder katholische Pfarrer ja nur träumen. Was machen Sie denn falsch oder was können Sie lernen, dass Sie wieder Mitglieder bekommen? Also ich glaube, man muss, glaube ich, weg von der Konkurrenz, aber prinzipiell müssen Gottesdienste partizipativ sein, und zwar genuin partizipativ. Es hilft nicht, wenn man mal einen Jugendgottesdienst macht oder einen Familiengottesdienst. Es muss verstanden werden, dass jeder Christ, der da ist, was einbringt in den Lobpreis und die Feier Gottes. Und wenn man das hat, wenn man so einen offenen Gottesdienst gestaltet, dann fängt man an, die Leute ernst zu nehmen mit ihren Erfahrungen. Man ist da nicht nur der Pfarrer oder die Pfarrerin, die eigentlich per Ordination weiß, wie das gehen muss, sondern es werden Laien herangezogen. Laien haben echte Funktionen und nicht nur das Kaffee ausschenken.